Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 25. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte. Gott segne dieses Wort. Gottes Opfer. In diesem Bibelvers hier aus dem Römerbrief, 3. Kapitel, Vers 25, lernen wir mehr über Gottes Opfer. Genauer gesagt, das Opfer, welches unser Jesus Christus für uns vollbracht hat. Und in diesem Bibelvers hier ist wichtig zu verstehen, dass es, wie hier Paulus schreibt, dass wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott segne dieses Wort. Hierauf kommt es an. Also, wir können in eigener Kraft, also wir sind allein gerechtfertigt vor Gott durch unseren Glauben an das, was Jesus Christus getan hat. In keiner anderen Weise. Es gibt nichts, was wir tun können, dass Gott uns mehr liebt oder weniger, außerhalb von Jesus Christus und das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Und das ist wichtig zu verstehen, denn das hilft uns, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus zu wachsen und zu verstehen, dass es nichts anderes gibt, als das, was unser Jesus Christus getan hat. Er hat am Kreuz das für uns getan, das Opfer vollbracht, was in Gottes Sicht eben Gottes Heiligkeit und Gottes Allmacht und von Gottes Perspektive aus das getan hat, was wir als Menschen nie, als Sünder nie tun können und nie tun konnten. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, denn Gottes Opfer ist eben ein Geschenk für uns, dass wir annehmen, dem Moment, wo wir verstehen, wer Jesus Christus ist, als Gott im Fleische und warum er gekommen ist, um für uns und unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Und das ist alles durch die Auferstehung bestätigt worden. Gott hat bestätigt, ja, Gottes Opfer, mein Opfer ist bestätigt worden durch unter den Jesus Christus. Und das ist es, ein für alle Mal. Ja? Also wir verstehen, der Glaube an Christus hilft uns, in unserer persönlichen Beziehung zu Christus zu wachsen. Und das ist auch das, was wir anderen Menschen mitteilen wollen. Und wir können unsere Erlösung nicht verlieren durch unseren Herrn Jesus Christus in unserer persönlichen Beziehung mit ihm. Und aber was wir tun können, ist, wir können wachsen in unserer persönlichen Beziehung durch unser tagtägliches, durch dass wir die Bibel lesen und mehr verstehen, was Gott uns denn hier offenbart hat, in und durch unseren Herrn Jesus Christus und uns sein Wort gegeben hat, die Bibel. Ja, und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Opfer, Gottes Opfer, was du für uns vollbracht hast, am Kreuz getan hast und dass du uns einlädst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Und ein für alle Mal, von jetzt bis in alle Ewigkeit, sind wir mit dir verbunden und können in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Wir, die wir verstehen, für das, was du uns am Kreuz getan hast. Und vor allem, dass du uns die Bibel gegeben hast, dein Wort, wodurch wir wachsen können in unserer persönlichen Beziehung mit dir. Wir danken dir für dein Opfer, lieber Herr Jesus, und wir beten dies für alle Menschen, dass sie zu dir kommen, wo noch Zeit ist, denn es gibt keine zweite Möglichkeit, zu dir zu kommen. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.